Aber man kann nicht sagen, weil es Suchtmittel gibt, wie zum Beispiel Alkohol oder Nikotin. Es ist kein Suchtmittel. Es ist nicht einmal ein Suchtmittel wie Alkohol und Nikotin. Es gibt keine Cannabis-Sucht. Ich habe, was Hasch anbelangt, meine ganz besonderen Probleme, vor allen Dingen, das wissen Sie auch, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, wann Hasch genommen wird. Und es ist hauptsächlich, dass der Einstieg bei Hasch vor dem 20. Lebensjahr ist. Das ist gerade die Zeit. In der Pubertät ist es. Und das ist für mich als verantwortliche Frau in der Politik und auch als Gesundheitspolitikerin eben das Alarmzeichen, weil ich einfach sage, in der Pubertät müssen junge Menschen stark werden. Und stark werden sie nicht. Und Sie wissen auch, was Hasch bewirkt. Wir wollen nicht von körperlichen, aber von psychischen Schäden sprechen. Ja. Von psychischen Schäden. Erzählen Sie bitte. Ja. Ich bin begierig, es zu hören. Und immer, ich habe Sie wissenschaftlich noch nicht erwiesen gesehen. Ich bin begierig, Sie aus Politikermund zu hören. Aber es tut mir leid, ich kenne keine, die im Verhältnis zu anderen Rauschmitteln sind. Wir müssen doch die Sache ein bisschen gelassener sehen. Wir haben doch so lange eine Hysterie gemacht, dass die Politik nicht mehr weiß, wie sie aus den selbstverschaffenden Sackgassen rauskommt. Ein Rauschmittel ist es. Das ist Genuss und Rauschmittel. Ist auch Alkohol, alles. Ist es unter gewissen Umständen auch ein Suchtmittel? Nein. Man will es wieder und wieder und wieder haben. Ja, wenn ich es immer wieder nehme. Man kann sich ja an alles gewöhnen und von allem abhängig werden. Das muss nicht mal stoffgebunden sein, nicht? Es gibt auch Spielsucht, es gibt alle möglichen Süchte, es gibt auch Fresssucht. Also jede Abhängigkeit von einem bestimmten Verhalten ist eine psychische Abhängigkeit. Und die gibt es natürlich auch bei Haschkonsumenten, die meinen, sie könnten nicht ohne. Das gibt es. Aber die Langzeitschäden sind natürlich geringer als bei allen anderen. Minimal und zweitens einmal ist der Prozentsatz, ich komme jetzt auf die Zahl zurück, die von der DHS, der Deutschen Hauptstelle gegen Suchtgefahren, gehandelt wird. Da haben wir 4,5 Millionen Kiffer oder Cannabiskonsumenten, wie immer man das nennen will. Voriges Jahr haben wir, ich habe mich bei Fachverband Drogen-Rauschmittel, also die, die alle Drogenberatungen machen, sachkundig gemacht, ganze 38, so Mitte der 20 war das Durchschnittsalter, Deutsche, ganze 38 haben das Gefühl gehabt, sie können mit Kiffen nicht mehr weiterkommen, haben irgendeine Beratung gesucht und zu viel. Das bei einem Konsumenten, bei einer Konsumentenbasis, die probiere gar nicht gerechnet, wenn ich in Schulklassen gehe für Drogenaufklärung, die wissen das alle viel besser schon, als ich je vermutet habe. Da würde ich sagen, also das ist die, das Rauschmittel oder das Genussmittel mit dem geringsten Problemanfall. Ich würde gerne... Haben Sie mal gehascht? Dazu kann ich sagen, hoffentlich nicht zum letzten Mal, weil für mich ist es ein Heilmittel auch noch. Also, und ich finde, Genuss hat auch was mit Genesung zu tun. Es hat durchaus tiefenentspannende Wirkung und ist gegen viele Sachen ziemlich erfolgreich anzuwenden. Wie sind Sie dran gekommen? Ich bin in einer Kultur groß geworden, in der es benutzt wurde. Und ich bin ein derart raritätischer Kiffer. Also ich habe jahrelang überhaupt nicht geraucht und habe es jetzt wieder entdeckt, weil ich habe Probleme mit dem Magen. Und Kaffee, Alkohol, Zigaretten, da wird es mir kotzübel. Das finde ich viel stärker, aggressiver als drei Züge. Ich weiß allerdings, wo mein Maß liegt. Und ich denke, das ist eher das Problem heutzutage, der Maßstab. Genau. Also man kann alles zur Droge machen, auch Geschwätz. Ja. Also Cannabis ist ja auch medizinisch auch aber angewendet. Das wie? Und wenn wir so hysterisch weiterbleiben, kommen wir an, auf die interessanten Punkte überhaupt nicht zu sprechen. Ja. Also wenn wir das als Arzneimittel sehen, es war doch traditionell. Da bin ich gerne bereit mitzureden. Wogegen also, ich mich? Haben wir alle sich dem mich, aber, wogegen ich mich wende, wofür ist es gut? Dass das zum Beispiel als Antiemetikum bei, also damit da, man sich übergibt, das, wenn man da, bei zum Kotzen. Chemotherapie, ja, nein, man eben nicht. Und das, aber es hat auch, also bei der Chemotherapie wird es, damit sie eben nicht brechen, es wird Aber es hat auch keinen appetitanregenden Effekt, und deswegen sage ich, als Arzneimittel, da bin ich ja gerne mit dabei, darüber zu diskutieren, nur eins, was ich nicht leiden mag, ist, wenn man sagt, das ist so ungefährlich und gleichzeitig aber das in Verbindung bringt mit dem aus meiner Sicht eben auch gefährlichem Alkohol, dem Missbrauch, der damit betrieben wird. Und deswegen trete ich ein, so viel wie möglich eigentlich zu sehen, dass die Menschen eben nicht mit solchen gefährlichen oder ungefährlichen. Sie sollten lernen, damit umzugehen. Das war vom Papa schon gezeigt bekommen. Ja, richtig, sehr gut. Das ist richtig. Aber Eltern, die Angst haben, sind sehr schlechte Lehrer. Ja? Angst überträgt sich. Und das ist gefährlich. Aber Sie haben recht. Aber wenn ich so sehe, möchten Sie nicht, dass er Ihr Papa wird, nicht? Der wäre, was das anbelangt, zu streng. Ich erzähle Ihnen mal was. Meine Mutter hat 10, 20 Jahre, nachdem sie das letzte Mal geraucht hatte, mich gebeten, mit ihr zu rauchen, weil sie gesehen hat, dass ich einen anderen Umgang damit habe. Hat selber, nachdem sie es 10, 15 Jahre verteufelt hat. Oh Gott, wie schrecklich. Sie wollte ihr nicht sagen, dass es eben doch Unterschiede gibt. Nein, wir schenken ihr die Antwort. Ja. Aber das ist nur eine Frage. In der Apotheke verkauft ihr doch Pepsinweine. Kommen Sie auch mit saufen. Ja. Aber das ist ja medizinisch induziert. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, wir sind durchaus auch bereit, die Diskussion so weit fortzuführen, wenn es medizinisch induziert ist. Dann sind wir sehr gerne dazu bereit, weil wir als Apotheker uns eben als Heilberufler sehen und bitteschön nicht als ein Verkäufer von Genussmitteln, sondern eben Arzneimittel mit Beratung. Das ist unsere Aufgabe und da bitte ich um Verständnis, also, dass ich immer wieder sage, bitte, dass, wenn wir über Arzneimittel Cannabis reden, bin ich gerne Ihr Gesprächspartner. Also ich finde das schon einen guten Ansatz, dass Herr Störzbecher sagt, Hasch ist auch als Arzneimittel vorhanden, denn es gibt ja viele, die Stofflichkeit immer als hochgefährlich verteufeln und sich das Schlimmste darunter vorstellen. Wahrscheinlich haben sie es probiert und es ist ihnen schlecht geworden. Ich weiß es nicht, das kommt ja vor. Ich will nochmal noch mal auf das Problem, Herr Bär, Drogenkonsum überhaupt zurückkommen. Sie haben gesagt, ich als Politikerin akzeptiere nicht, dass Menschen immer nach Sucht, nach Drogen sozusagen streben. Ob Sie das akzeptieren oder nicht, darum kümmern sich die Menschen nicht. Und ich akzeptiere als Politikerin die Realität. Und die Realität ist, es gibt keine, in der ganzen Welt, keine drogenfreie Gesellschaft. Das heißt, ich als Gesundheitsministerin habe die Verantwortung, kontrollierten Umgang mit Drogen sicherzustellen oder nach Möglichkeit sicherzustellen. Und dazu gehört auch, dass ich den Leuten nichts vormache. Und wie wollen Sie denn Jugendlichen in der Pubertät klar machen, dass er sich an der Tankstelle eine Flachmann kaufen kann, sich volllaufen lassen kann und im nächsten Park umkippt, aber Cannabis, das darfst du nicht. Ja, gut. Was geht und was nicht geht. Was den Alkohol anbelangt, da sind wir beide, denke ich, da haben wir schon miteinander diskutiert, völlig einig. Erstens mal haben wir Jugendschutzbestimmungen. Was den Alkohol anbelangt, zum anderen bin ich der Auffassung, dass wir noch sehr viel konsequenter auch gegen Alkohol und Nikotin vorgehen müssten. Dürfen und Sie dann nach Bayern zurückkehren, wenn Sie solche Sätze sagen? Ich kann da sehr gern. Herr Böhme, Bier habe ich gelernt, ist ein Volksnahrungsmittel. Herr Böhme, ich bin eine Fränkin. Ich trinke auch sehr gern einen Schoppenwein. Ja? Ja. Aber ich bemühe mich auch immer wieder das Jahr über, mich selbst zu kontrollieren. Schaffst du es auch noch, ohne Wein zurechtzukommen, sodass ich mir also selbst auch alkoholfreie Tage und Wochen verordne? Natürlich, nicht verordne, sondern um mich hier eben... Und ich denke einfach... Jetzt lassen Sie mich doch bitte hier auch mal... Ich sitze auch hier und höre Ihnen zu. Und ich denke einfach, nur weil wir sagen, Alkohol und Nikotin gefährlich, wir wissen, was es volkswirtschaftlich bedeutet, wir wissen aber auch, was es menschlich bedeutet, das wissen wir. Die ganzen Tragödien, das wissen wir. Aber nur jetzt in diesem Wissen, was Alkohol oder auch Nikotin über die Menschheit gebracht hat, zu sagen, dann erweitern wir das Ganze noch. Dann kommen halt bitte noch weitere Dinge dazu. Die haben wir doch schon. Und ich denke, für mich ist einfach die Problematik die, dass ich sage, junge Menschen, wir können doch nicht mit dazu beitragen, dass junge Menschen, die in einer schwierigen Situation sind, das Stichwort Pubertät ist schon gefallen, dass ich sage, so, und jetzt passt mir es heute wieder nicht. Und dann geht es mir wieder besser. Und dann tue ich wieder und dann geht es mir wieder besser. Ich weiß, ich kenne Ihre Einstellung, dass Sie uns hier in Bayern auch unterstellen, dass wir also immer hier die Strafe in den Mittelpunkt stellen. Nein, ich stelle Ihnen eine katholische Doppelmoral. Ich kann Ihnen sagen, für mich gilt das Motto und auch das Motto des bayerischen Ministerpräsidenten ist Hilfe vor Strafen, vor Strafe. Das ist unsere Politik. Das ist unsere Politik. Und wer keine Hilfe braucht, wird gestraft. Und ich bin nicht bereit, in Bayern mit dazu beizutragen. Und Frau Kollegin, Sie wissen auch, Sie müssen erst die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, um das überhaupt zulässig. Ja, gut, das wissen Sie ja. Sie will das nicht am Recht vorbei. Es geht mir jetzt um etwas einfach individuell. Weil Sie sagen, Sie trinken als Fränkin, sonst würde nach Franken nicht zurückkommen. Ja, ich bin immer ehrlich als Politikerin. Aber Sie können dann auch mal wieder keinen trinken. Wenn Sie rauchen, würden Sie auch sagen, oh, muss man rauchen, aber ich muss es nicht rauchen. Würden Sie dieselben Kriterien dann auch auf Cannabis anwenden? Nein, das würde ich nicht tun. Auch da geht es doch nur darum, Nein, das würde ich nicht tun, weil sich herausgestellt hat, auch da werde ich jetzt wieder Widerspruch bekommen, weil sich herausgestellt hat, dass Sie den Drogenmarkt nicht trennen können. Sie können nicht sagen, in leichte Drogen oder in härtere Drogen. Natürlich. Und auch selbst, wenn Sie jetzt sagen, Frau Moser, wenn Sie jetzt sagen, bei uns in Deutschland, nicht in Coffeeshops wie in Holland, sondern bei uns in den Apotheken, werden Sie dann die Dealer trotzdem vor der Apotheke haben, und die Kleingärtner. Weil die Dealer suchen sich ihre Konsumenten. Nein, das ist die Erfahrung, dass sich Dealer ihre Konsumenten suchen. Und dann wissen die Dealer, aha, da ist die und die Apotheke, da kann man es über den Ladentisch holen und dann werden die Dealer dort in der Gegend sein. Und ich erleichtere unserer jungen Generation auch den Markt zu den härteren Drogen. Eben nicht. Ich möchte so gerne, vielleicht hebt uns der Bär oder auch erstützbar. Wie ist denn das? Also, beim Alkohol kann man eine Pause machen, beim Zigarettenrauchen kann man eine Pause machen. Na, schwer, ich bemühe mich gerade. Ja, es wird angenehm zur Kenntnis genommen. Kann man das bei Cannabisprodukten am leichtesten nicht? Kann man genauso und am leichtesten und von allen. Deshalb besteht die gesundheitliche Gefährdung? Die gesundheitliche Gefährdung wäre jetzt bei normalem Gebrauch, wenn man sagt zum Beispiel, es ist derhaltiger und schädigt die Lunge mehr, das stimmt, aber man raucht sehr viel mehr Zigaretten, als man kiffen kann. Insofern, Herr Stürzbecher, entschuldigen Sie, ich bewundere Sie und ich bewundere Dame Stamm. Und jetzt wollte ich es trotzdem ich mal zum sagen Beispiel dürfen. Nicht. Ja, ich auch gerade nicht. Ja. Ja. Das möchte ich einmal bitte sagen dürfen. Ich weiß nicht. Herr Stürzbecher erzählt mir von Apotheken, die ich noch nicht gesehen habe. Bei uns im Stadtteil haben wir etwa so viel wie Kneipen. Und das ist das reinste Tankstellenangebot. Von der Kosmetik über Drops bis hin zu potenten Alkoholiker. Insofern würde ich es drinnen sehen können. Sie sprechen, was die Politik soll, aber tut mir leid, Sie werden mit Menschen zu tun haben in dieser Politik. Und das die reinen Lehren einer sagen, Politik auf Menschen getragen, sind bereits im Ostblock gescheitert, real existierend. Ich habe keine Lust, sozusagen denselben Versuch eines Sonnenstaates und des neuen Menschen auf christlich-sozialer Basis abzubilden. Gesundheitsgefährdung. Also die Gesundheitsgefährdung ist gleichzusetzen mit Alkohol. Geringer. Und auch Herr Tesla, Professor für Psychiatrie in Stuttgart, mein Lieblingsfeind, hat eine ominöse Frage. Lassen Sie ihn zu Ende reden und dann dürfen Sie mir dann niedermachen von mir. Dann kriegen Sie 4 verschiedene Antworten. Schön, und deswegen sage ich jetzt... Ich will auch keinen Apotheker fragen, was ich dann an Medikamenten auf den Platz kriege. Ja, dann haben Sie den falschen Apotheker. Ach, ich habe 7, 8. Ja, eben. Kann ich Ihnen nur sagen, genauso. Die Gesundheitsgefährdung ist genauso wie beim Alkohol. So. Und aus diesem Grunde sage ich, geht doch lieber an die Wurzel des Übels, und diskutiert über Moral. Lieber nicht, sondern wie komme ich eigentlich zu einer unabhängigen, nicht drogenbezogenen Gesellschaft. Das ist das in der Geschichte der Menschheit wichtiger. Das halte ich viel wichtiger. Also erstmals in der Geschichte der Menschheit. Ich würde Ihnen gerne folgen. Ich fürchte nur, beim Alkohol kriegen Sie es nicht hin, bei den Zigaretten kriegen Sie es nicht hin. Aber und jetzt ist die Frage, wo ist die Gesundheitsgefährdung? Dem Alkohol, bitte. Liebe Frau Stamm, 0,8%. Wir kennen doch beide, dann sperren wir die Autobahn an. Wir kennen doch beide, da reden wir drüber. Also. Ist ja schlimmer als im Parlament hier, ne? Ja, also schlimmer. Wir kennen doch beide das Gutachten des Bundesgesundheitsamtes, die Stellungnahme abgegeben beim Bundesverfassungsgericht, eingeflossen in den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Und dieses Gutachten heißt zusammengefasst, nachdem natürlich einige Gesundheitsgefährdungen bei Dauergebrauch und einige Risikogruppen aufgezählt worden sind. Dazu gehören zum Beispiel Leute mit einer psychotischen Prädisposition, ist das richtig? Brauchen gar nichts. Gut, die können auch Alkohol nehmen, ist dasselbe oder gar nichts und werden trotzdem krank. Die haben gesagt, die gesundheitlichen Gefahren, Bundesgesundheitsamt, sind weitaus geringer als bei Alkohol, aber nicht null. Körperlich. Auch psychisch, Frau Stamm, auch psychisch. Nicht psychisch. Es gibt auch psychisch. Lesen Sie es doch nach. Widerlebende Widerspruch. Frau Stamm, ich habe es dabei. Ich habe es da hinten liegen. Es tut mir leid. Also ich denke, wir brauchen jetzt den Psychiater hier. Über die WHO zu sprechen, da brauchen wir nur nachzulesen, was die WHO zu Cannabis sagt. Vielleicht sollten Sie es einfach mal ausprobieren und Frau Stamm, das werde ich nicht tun. Das werde ich nicht tun. Unmöglich. In einer derartigen Historie kann doch keiner klar denken. Ja. Dann lieber Erfahrung machen die Meisterin. Zweimal gezogen und gemerkt, aha, es entspannt mich, es vertieft meine Ruhe, vielleicht kann ich sogar gut schlafen hinterher. Nach ihrem stressigen Job wäre es durchaus beim ein ersten guter Mal läuft Schlafmittel. Nicht. Ich schlafe noch gut. Ja, ich weiß, aber für mich ist der Punkt auch ein Schlafmittel. Sie trinken ja einen fränkischen Wein. Also, finanziell, diese ganze Industrie, die Schlafmittel herstellt, die würde pleite gehen. Ja, das möchte ich auch mal sagen. Also das will aber Stürzbecher wieder nicht haben. Bitte, ich habe mal eine. Abhängig macht und besser. Ich habe mal eine Frage. Also war es Ihnen irgendwann schlecht danach oder hatten Sie mal eine unangenehme Erfahrung? Ich kann da differenzieren. Ich mag lieber Gras rauchen, weil da weiß ich, was drin ist. Beim Haschisch, das ist eher das andere Problem. Das würde man auch aus dem Weg räumen, wenn man es legalisiert. Ist ja auch noch irgendwie anderer Kram mit drin. Und davon ist mir in der Mischung mit Nikotin, die ich ja eigentlich so gut wie eine Nichtraucherin bin, wird es mal vom Nikotin schlecht, aber noch kein einziges Mal von Gras oder Marihuana. Ich bin wirklich ein Softie. Ich vertrage nicht viel Drogen. Und ich wirklich, ja, in Ordnung. Und deshalb bin ich so absurd, dass ich das Ihre Eltern, und die sollten ein bisschen der eine ominöse Skala entwickelt hat, wo an so analog zur Richterskala die Gefährlichkeit der einzelnen Substanzen aufgelistet ist. Cannabis 1, Kokain 9, Heroin 10. Und dann wurde Herr Teschner gefragt, wo er Alkohol einreihen würde. Herr Teschner war zur Wahrheit verpflichtet, weil er stand im Gericht als Gutachter, war also zur Wahrheit verpflichtet und sagte 5 bis 6. Übrigens, der Herr, der gerne für Bayern eingeladen wird, wo er dann sagt, einsam Cannabis darf man nicht freigeben, es ist so gefährlich. Also bitte, kann nur Machiavelli zitieren, dann halt an dich, verhöhnen nicht und schilt ihn nicht, sag, was er sagt, aus seinem Munde lassen sich verdammen und bitte lesen Sie das selbst nach, Herr Stürzbecher. Ein Pharmakologe müsste eigentlich sich hüten, die Gefährlichkeit von Cannabis mit der von Alkohol gleichzusetzen. Sie wollten noch was zur Gesundheitsgefährdung sagen. Ja, ich will zitieren einen Leiter einer meiner Fachkliniken, also einen Psychiater, auch, der gegen meinen Vorstoß ist, der mir aber gesagt hat, Frau Moser, wenn Sie es schaffen würden, unsere Alkoholgesellschaft umzuwandeln in eine Haschgesellschaft, dann hätten Sie einen Orden verdient. Aber das schaffen Sie nicht und deshalb bin ich dagegen. Ich sage es mal nur zum Thema Gesundheitsgefährdung. Ja. Wie sähe denn das aus? Wir müssen uns das ja mal praktisch vorstellen. Man geht also in die Apotheke von Herrn Stürzbecher und sagt, guten Tag, ich bin so unruhig. Erstmal müssen wir natürlich, da hat Frau Stamm ja recht, wir müssen uns erstmal die rechtlichen Grundlagen schaffen. Okay, wenn Sie die geschaffen hätten, die können wie sähe es dann aus? Dann, ich möchte ja gerne, ehe wir jetzt ans Betäubungsmittelgesetz rangehen und auch zum Teil an die internationalen Verträge, da beißt die Maus keinen Faden ab. Auch noch? Doch, das, Paragraph 15 hat sehr große Interesse. Wir haben es nicht so technisch. Suchtabkommen. Ja. Das gibt es nun ja, halt, aber das gilt noch. Das gilt, also irgendwo das halte ich mich noch an Recht und Gesetz. Das muss noch zulässig sein, Herr Bier. Internationale Abkommen sind ausgehandelt, die kann man auch in Punkten, in Einzelpunkten aber ändern. Aber Sie geben zu, es gibt sie noch. Ich habe dazu ein Gutachten machen lassen. Wir machen das doch solide. Soll ja hinterher was rauskommen. Wir sind alle also, seriös. Hier. Wir, ja, also wie, das ist ganz wichtig als ja. Gesundheitspolitiker. Also wenn Sie sowas haben will, was passiert Mensch, denn dann? So, wir machen erstmal einen Antrag beim Bundesgesundheitsamt. Berufen uns auf das Gutachten dieses Amtes selber und auf einen bestimmten Paragraphen aus dem Betäubungsmittelgesetz, der eine solche im öffentlichen Interesse liegende Versuchsphase zulässt. Und da müssten wir uns dann mit Herrn Stürzbecher und den Kollegen aus den Kammern, und wir sind schon dabei, drüber unterhalten, wie machen wir es denn im Detail? Mhm. Wie kriegen wir also eine Qualitätskontrolle hin? Erstmal, wie, erstmal wie kriegen wir das Zeug überhaupt? Woher? Lizenzierter Anbau beispielsweise, ja, warum nicht? Läuft in Holland. Ich habe mich nochmal extra erkundigt, es wächst auch hier, auch außerhalb des Treibhauses. Mit alter Tradition. Das war hinter mir ein Gärtner gerade. Ja. Also ein paar Bauern, wahrscheinlich lizenzierter Anbau, aber das lässt sich natürlich auch über ein internationales Abkommen beispielsweise mit Marokko. Wer ist der Großhändler dann? Wie kommt es an die Apotheke? Der Großhändler ist der Staat, um es ganz deutlich zu sagen, auch wenn jetzt einige wieder streien, der Staat als Dealer, wie schrecklich. Ja, das ist so. Wieso ist das schrecklich? Der Staat verkauft manches. Sie wollen einen anderen Staat. Und Sie haben wirklich völlig den Konsens in der Drogenpolitik. Ja, Frau Stamm, wir müssen mal ein bisschen vorankommen. Unser Konsens hat uns ja nun nicht zu großen Erfolgen geführt. Überlegen wir doch, was wir gemeinsam Positives für unsere junge Generation auf den Weg bringen können und machen das nicht in dieser Form. Frau Stamm, nur weil Alkohol uns die Problematik hier gebracht hat in den zurückliegenden Jahren, machen wir jetzt noch mehr Probleme. Wir machen keine mehr Probleme. Ich habe nie von einer drogenfreien Gesellschaft gesprochen. Nein, von mir noch nicht. Oh. Ich habe noch nie. Ich wollte eigentlich erzählen, wie es mir vorstelle. Ich weiß noch mal auch, dass drogenfreie Gesellschaft steht. Das werden wir nie erreichen können. Aber das bedeutet nicht, dass der Staat nicht eine gewisse Autorität haben muss. Natürlich muss er die haben. Und in seiner Drogenpolitik auch den drogenfreien Weg geht. Das ist ein Unterschied, ob Sie eine drogenfreie Gesellschaft haben oder eine drogenfreie Politik. Das würde ich gerne bitten, also, dass Sie das erlauben Sie uns nochmal, das rauszukriegen, wie das gehen soll. Dann gehen wir, und das haben wir schon angefangen, mit den Kammern ins Gespräch, denn ich nehme mal an, nicht alle Bundesländer werden sich an einem solchen Antrag beim Bundesgesundheitsamt beteiligen. Mit Sicherheit nicht. Die sich aber beteiligen, die werden mit ihren Apothekerkammern über Details reden. Und wir haben damit begonnen. Und dann hat Herr Stürzbacher gesagt, er kann sich nur eine kontrollierte Abgabe vorstellen. Ob man eine Form von Kontrolle einbaut oder nicht, das hängt damit zusammen, ob man das Ziel Trennung der Märkte damit dann nicht verfehlt. Denn das muss gewährleistet sein. Wenn ich die Hürden so hoch baue, dass nachher alle sagen, gehe ich doch nicht in die Apotheke, das kriege ich ja leichter an der Ecke auf dem Schulhof, dann ist es Unsinn. Also es muss kontrolliert in der Qualität sein und in der Menge. Es muss ein Beipackzettel sein. Können über Sie Qualität kontrollieren? Ja. Jetzt mal unabhängig davon, ob Sie es wollen oder nicht. Also das ist Nummer eins. Aber 30 Gramm kann auch abwiegen. Wie kriege ich es aber hin, damit eben es nicht in die falsche Hände kommt? Wenn es hier jemand, der damit umzugehen hat, dann sage ich, mach du deinen Hasch, so viel du willst. Aber wie verhindere ich, dass dieses eben in die Hände von Kindern kommt? Und das ist doch das Problem. Wie machen Sie es bei Valium, Herr Stürzbecher? Entschuldigung, haben Sie schon mal ein Kind in der Apotheke gesehen, das Valium bekommen hat? Für die Mami geholt und von der Mami wieder gekriegt, damit es keine Prüfung ist. Entschuldigung, das ist also... Das tut mir leid, Entschuldigung, ich habe mit solchen Fällen zu tun. Ja, dann, die kriege ich ja irgendwann mal. Ja, aber also erstens, wenn das... tatsächlich stimmt. Dort hat auch Heroin wenn und Kokain stimmt, angefangen. Das dann ist, sage ich, ich Ihnen, Apotheken dann anwende. Ist das verwerflich und dann ist das eine Ausnahme. Aber nicht die Regel in den deutschen Apotheken. Da nehme ich also mal meine gesamte Kollegenschaft in Schutz. Also aber der B. hat sich aber jetzt schon halb über die Brücke gezogen. Sie sagen, wenn sich... Ihm würden Sie es verkaufen, weil Sie wüssten, wie der mit umgeht. Im Kind würden Sie es nicht verkaufen. Also... An Kindern nicht, aber es wird dann doch schon gehen. Hier darf ich ja noch mal ganz klipp und klar. Meine Kollegenschaft lehnt unter den jetzigen Gegebenheiten, und eine Diskussion hat es ja im Augenblick noch gar nicht in der Apothekerschaft gegeben, denn wir sind ja am Beginn dieser Diskussion und ich denke, auf dem Deutschen Apothekertag Ende September in München werden wir dieses Thema garantiert auch ansprechen. Aber heute darf ich für meine Apothekerschaft sagen, ist sie für den unkontrollierten Verkauf in der Apotheke nicht zu haben. Wenn, wie gesagt, das Ganze unter einer medizinisch kontrolliert ist, dann können wir über diese Frage neu diskutieren. Auf Rezept. Aber dann haben, ja, Sie haben die Hürden, die Frau Rosa hat doch gerade gesagt, wieder so hoch gestellt, dass Sie im Grunde genommen das, was Sie will, nicht was ich will, die Trennung der Märkte gar nicht mehr vornehmen können. Und Sie haben es nicht unter Kontrolle, wenn im Grunde genommen der 12- oder der 13-Jährige draußen steht oder der 15- oder 18- oder 19-Jährige. Ein Stück Jugendschutz werden wir schon verwirklichen können, Frau Stamm. Sie wissen ja, wie die Jugendschutz, wie andere Jugendschutzbestimmungen leider zu meinem großen Leidwesen oft nicht greifen. Aber Alkohol wird auch nicht in Apotheken verkauft, sondern an der Tankstelle. Das können Sie doch gar nicht. Wie wollen Sie es denn kontrollieren, ob Sie am Tag in 5 Apotheken reingehen oder ob Sie in 20 Apotheken reingehen? Sie können auch keine Jugend kontrollieren, das können Sie sich abschminken. Ja, mit der Ihrer Erfahrung. Dürfen der Jugend aber nicht Ihre Erfahrung vorenthalten, weil das ist Leben. Sie wollen doch verantwortungsbewusste, erwachsene Menschen also haben. Also eine Droge bringt Leid und Unfreiheit. Deshalb trinken Sie? Ich trinke nicht. Sie haben doch gesagt. Ich bin keine Säuferin. Das wollen wir nicht. Ich würde gerne noch einen Hinweis machen, der noch gar nicht erfolgt ist. Ich habe Realitätsbetrachtung, Realitätswahrnehmung vorhin als Notwendigkeit erklärt. Für Politiker. Im Moment sind unsere deutschen Gerichte weiter als viele Politiker. Das Bundesverfassungsgericht hat zunächst die Straffreiheit des Konsums für geboten, für grundsätzlich geboten erklärt. Und es hat uns Politiker als Gesetzgeber beauftragt, zu überprüfen, ob neben diesem Generalverbot nicht ein anderer Weg vielleicht sinnvoller ist, um diesen Cannabismarkt, den wir haben, und ich sage es nochmal, wir haben ihn, wir schaffen ihn nicht, wir haben ihn zu kontrollieren. Doch nicht einmal auf die geringe Menge. Ja, Frau Stamm, das liegt nicht an mir. Das liegt an Ihnen und anderen Ländern. Sie bezeichnen 30 Gramm als geringe Menge für Hasch. Und da muss ich wirklich sagen, nein, 3 bis 5. Und da haben sich ja die meisten drauf geeinigt. Und Sie könnten mir doch nicht erzählen, dass Sie 30 Gramm als geringe Menge bezeichnen. Das ist keine geringe Menge. Mit wie viel macht man einen Joint? Da können Sie doch schon wieder Geschäfte damit machen. Woher wissen Sie das? Das habe ich nie geschrieben. Dann habe ich ein falsches Buch gelesen. Dann sagen Sie es. Wie viel? Ja, das kommt darauf an, auf Lust und Laune. Also es gibt Zeiten, da habe ich ein, zwei Mal am Abend so ein netter geselliger Kreis dazu Lust, dann wieder wochenlang. Gibt es mir einfach nichts, kein Ereignis. Aber entschuldigen Sie, wie würden Sie jetzt diese Menge zum Beispiel bewerten? Was ist das jetzt? Das ist so, was für eine satte Woche ausreicht. Wie viel Gramm sind das? Damit können schon wieder viele ihr Geschäft damit machen. Also, wie viel Gramm ist das denn? Es liegt gelegentlich nur eine S-Bahnfahrt zwischen Bagatelle und Kriminalität. Wenn ich damit jetzt nach Bayern fahre, ich werde es irgendwann mal überfliegen, sonst traue ich mich mit sowas nicht zu reisen. In Bayern bin ich ein Krimineller, in Hamburg werde ich nicht beachtet, in Schleswig-Holstein schmeißt man mich raus, wenn ich mich damit anzeigen gehe. Ich darf Ihnen sagen, wir schämen uns. Wenn ich das heute höre, fällt mir ein vergleichbarer Fall ein, die müssen sich über Bayern noch austauschen, wie viel Gramm. Heute ist es strafbar, morgen ist es frei. Ehe das Pflicht wird, dass ich das gebrauchen muss, da wandere ich dann lieber aus. Wenn man Sie zwängern will, Herr Störtebeker, nein, das war der andere Pirat. Wenn ich Sie zwingen müsste, zu kalben, dann würde ich tatsächlich dieses Land auch verlassen wollen. Das will ich Ihnen nicht antun. Herr Böhme, vielleicht dürfen wir es. Wir wollen mal wieder dieses zurückführen. Auch, wenn ich jetzt das Verfassungsgericht sage, dann wird es ja eh still. Ja. Was sagen Sie dazu? Das Verfassungsgericht hat ja den Besitz zum Eigengebrauch in geringer Menge. Und ich denke, jetzt helft mir. Hat das Gericht eine Zahl gesagt? Nein. Okay. Aber in geringer Menge. Das andere ist ja nur Auslegungspflicht. Ja. aber es hat erklärt, ich kann nun, oder er kann aus seinem Döslein eine geringe Menge bei sich führen und auch gebrauchen. Richtig. Wie soll er denn da dran kommen, wenn es ihm keiner verkauft, außer einem Dealer? Dann muss er zu einem Dealer gehen, der hingegen aber macht sich strafbar. Kann er mit den 30 Gramm auch selbst dann mir Geld damit beschaffen? Wie das denn? Das habe ich nicht verstanden. Also 30 Gramm Famosa, ich denke, da sind wir uns einig, ist keine geringe Menge. Das können Sie nicht ableiten. Das können Sie nicht ableiten aus dem, vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das können Sie nicht. Die meisten Länder sind der Auffassung, dass eine geringe Menge zwischen 3 und 5 Gramm anzusehen ist. Also bei 30 Gramm werden wir uns nicht einigen. Das sind wir bei der Stamm. Das wissen Sie von, der Justizministerkonferenz. Dame Stamm, das Bundesverfassungsgericht, ich möchte Sie daran erinnern, hat die Minister dazu der Länder, richtig, wohl wissen, dass es kein einiges Deutschland gibt, dazu vergattert, eine Menge für gering zu erklären, die der tatsächlichen die potenziellen, gnädige Frau, wir sparen Sie den Wiener Rassismus, sonst lassen wir den Wiener raushängen. Ja, bitte. Lass ihn doch mal zu Ende sagen. Die Menge, die toleriert oder freigegeben werden soll, muss laut Bundesverfassungsgerichtsauftrag der tatsächlichen Höchstannahme einer möglichen Schädigung entsprechen und darunter liegen. Insofern auch das Urteil, können was Sie jetzt das auf beim Deutsch Bericht, jetzt nochmal? Ja, das Bundesverfassungsgericht kann auch nicht so gut Deutsch, ich habe es fast deutlich zitiert. Die Menge muss also angehoben werden und auch der Unterschied zwischen einer geringen, einer nicht geringen und einer großen Menge, das sind also drei andere Größen, da gab es auch ein Urteil dazu, das sehr diskutiert, bekeift wurde und das bisher durchs Oberlandesgericht durchgegangen ist, dass das einfach, dass es einfach hinsichtlich der tatsächlichen höchst angenommenen Gefahr entsprechend betrachtet wird und nicht nach irgendwelchen edlen Vorsätzen, gnädige Frau. So, aber ich wollte ja eigentlich noch was anderes. Ich muss Frau Stamm noch mal danach fragen. Mhm. Also das Verfassungsgericht sagt, zum Eigengebrauch eine geringe Menge. Nicht strafbar, man darf sie besitzen und von mir aus aufessen. Wie kommt man dran? Das Verfassungsgericht hat wohl einen Auftrag an die Landesregierungen erteilt, sich darüber Gedanken zu machen, wie man auch an sowas drankommt. Denn ansonsten würde ja etwas genehmigt, was man nur aus Dealerhand entgegennehmen kann. Und die Dealerhand wird ja noch immer abgehackt. Wie stellen Sie sich denn die Ausführung des Verfassungsgerichtsspruches vor? Ich denke erstmal, und die Justizminister, die sind ja da noch dabei und die einigen sich ja nicht, muss man zunächst einmal, ja, das ist so. Ja. Und wir werden auch bei den 30, ich muss es immer nur hier wieder sagen, wir werden bei den 30 Gramm als geringe Menge nie zustimmen. Da werden wir nie zustimmen. Wir haben und, damit beste und, Erfahrung. Und ja, das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrtum, Herr Böhme. Und ich beantworte Ihre Frage jetzt das, gleich. Lass es mich es regnet kein Marihuana. Ich weiß, was Sie wollen. Das heißt ja nicht, dass ich als Staat dafür sorge, dass jetzt jemand 3 bis 5 Gramm bekommt, sondern das bedeutet für den Staat nur, wenn er mit 3 bis 5 Gramm erwischt wird, je nachdem, wie man sich festlegt, wird er nicht bestraft sozusagen. Darum geht's. Das ist der Punkt. Klar. Nicht, dass ich verpflichtet bin, ihm das Zeug zu beschaffen. Nein, das habe ich nicht behauptet. Aber Sie haben gesagt, wenn Sie das, wie kommt er dann an? Aber ja, Frau Stamm, das ist doch eine wenn es keinen legalen Weg gibt, dann, wenn Sie sagen, die Wege verhindere ich, soll er doch es holen, wo er will. Dann stiften Sie ihn ja an. Dann stiften Sie ihn an. Es sei denn, Sie veräppeln das Verfassungsgericht. Irgendwo muss doch. Es geht mir im Moment nur um die Logik. Frau Stamm, das Verbot ist Verfassungsgericht gesagt, das weiß ich auch. So ist aber es hat gesagt, es ist verfassungsmäßig nicht zu beanstanden, es ist hinnehmbar. Solange der Staat, der Gesetzgeber nicht geprüft hat, ob nicht ein anderer Weg, nämlich die Trennung der Märkte über Legalisierung, dazu führt, dass man diesen Markt besser unter Kontrolle kriegt. Sie sind aufgefordert, ich bin aufgefordert, die Bundesregierung ist aufgefordert. Und irgendwann muss doch mal einer was tun, um dieses zu überprüfen. Und wenn er es nur tut, weil das Bundesverfassungsgericht es gesagt hat, ich tue es auch, weil ich in die Wirklichkeit gucke, aber das Bundesverfassungsgericht ist schon stark im Rücken mit diesem Auftrag. Ja, das muss ich zugeben, ne? Da hat sie, also das Bundesverfassungsgericht hat uns einen hat uns keinen, Auftrag gegeben, die Märkte zu drängen. Und, im Grund, Sie werden es auch nicht schaffen. Sie werden es auch nicht schaffen, die Märkte zu trennen. Das werden Sie nicht schaffen. Und hier unterscheiden wir uns, hier, dass wir eben sagen, der Staat hat darin nichts zu suchen. Im Grunde, wir können uns darüber unterhalten, was wir zum Beispiel medizinisch unter Aufsicht des Arztes, wir haben ja die leidvolle Diskussion auch gehabt, was Methadon anbelangt, wo wir ja gemeinsam auch daran gegangen sind, die NUP-Richtlinien geändert haben, Ärzte auch besonders hier fortgebildet haben und so weiter und so fort, dass eben unter bestimmten Voraussetzungen ärztliche Aufsicht eben möglich ist. Ich bin Ihnen sehr dankbar, aber wie ist denn dagegen Sturm gelaufen worden? Mit genau denselben Argumenten, Frau Famose, damit Sie mich recht verstehen. Ich möchte zum Beispiel haben, dass der graue Markt verschwindet. Der ist mir viel, wenn ich nur allein denke, Substitution mit Codein. Da haben wir mittlerweile so viel an grauen Markt, wo ich der Auffassung bin, da müsst ihr denken. Frau, bitte. Da gibt es genügend Ärzte, die das machen. Meine Damen und Herren, wir gehen jetzt erstmal auf die Risiken und Nebenwirkungen ein und machen Werbung. Meine Damen und Herren, wir sind dabei zu klären, ob man Hasch-Marihuana über Apotheken abgeben darf, wie es die schleswig-holsteinische Gesundheitsministerin Moser vorgeschlagen hat, oder ob wir uns erst vorher mal die Köpfe einkloppen sollen, ob das sinnvoll, gesundheitsschädlich oder sonst. Von Ihnen wissen, wo würden Sie es denn kaufen, wenn Sie bei ihm, nicht 30, also wir machen mal einen Kompromiss, 10 Gramm bekämen, würden Sie eher weiter zum Dealer gehen, mit der Gefahr, dass er Sie herüberzieht zu einer anderen Droge, wir kommen da gleich drauf, würden Sie zu ihm gehen, kann man es vielleicht auch nach Ihrer Lösung vom Gesundheitsamt kriegen? Also es gibt auch ein anderes Vertriebssystem. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, so staatlich konzessionierte Läden zu machen. Ja. Also ich war noch nie beim Dealer, weil ich werde nicht gern kriminalisiert. Da kann ich es auch nicht genießen. Es fühlt sich sau blöd. Krieg's geschenkt oder brauche eben Jahre nicht, wenn ich nichts habe. Und bin froh, dass ich nicht süchtig bin. Habe viel mehr mit Kaffee und Zigaretten zu kämpfen. Und ansonsten würde ich gern, also in Holland gehe ich gern in diese Coffeeshops. Das ist einfach irgendwie, ich finde eine Drogerie angemessen. Eine Apotheke, ja. Neben der Seife, hier von mir aus auch, aber. Dann würde ich es vielleicht auch selbst kaufen. Ich habe es noch nie gekauft. Ja. Wäre für Sie, ein Hindernis mit dem Rezept? Ich bin da eher so in eine Gärtnernatur, wenn ihr diese. Weil für mich ist Sonnenenergie drin, ganz viel. Ja, im Moment scheint sie ja, aber das ist ja nicht immer so, also das will man nicht schaffen. Würden Sie auch mit einem Rezept zu ihm hin begeben oder wäre das für Sie zu umständlich? Wir müssen nur mal gucken, wo das Hindernis liegt. Ich bin auch für Zwischenwege offen, weil es wird sich sowieso durchsetzen. Weil wir haben es alle nötig. Wir sind so angespannt und auf Tempo und hysterisch. Und ein bisschen Entspannung und Realitätsnähe könnte uns nicht schaden. Wir brauchen es nicht. Ich will jetzt nicht pauschal. Jetzt wird ja behauptet, der Gefahr, eine andere Droge zu nehmen. Danach, es wird ja immer gesagt, es ist ein Einstieg. Das finde ich einen totalen Humbug. Das ist auch lange widerlegt, diese Einstiegsargumentation, die ist schon lange widerlegt. Also ich würde, Herr Böhm, das ist über Rauchen und Alkohol mindestens so glatt gerutscht. Es ist falsch, von Einstiegsdroge zu sprechen. Aber ich habe mir heute nochmal. Es ist sicher falsch. Ich habe mir heute nochmal eine Untersuchung angesehen und bin da auch selbst nochmal, habe das nochmal nachvollzogen. Und das ist also eine Untersuchung des Bundeskriminalamtes. Also auf Deutschland gesehen und wo auch das soziale Umfeld, auch Familien mit einbezogen sind. Ja, und da ist schon 75% der über 200 Drogentoten haben als erste Droge Hasch genommen. Also das. Als erste illegale Droge steht drinnen. Tut mir leid, also die haben auch vorher was anderes genommen. Darum habe ich jetzt gar nicht von der Einstiegsdroge gesprochen, weil ich gebe Ihnen recht, dass eine Einstiegsdroge eben auch Alkohol sein kann oder Nikotin sein kann. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist doch diese falsche Vorstellung, dass man über eine Reihenfolge, eine Drogenkarriere aufbauen. Eine Drogenkarriere baut sich auf aus persönlichen und Umfeldumständen. Aber mein Problem und ob ich mit ist eben Bier bei der ganzen sonst Frage, was anfange, dass eben Hasch, Frau Stamm, das ist das, doch egal. Auch das ist erwiesen, Frau Moser, wenn wir jetzt hier mal in Ruhe drüber, dass eben Hasch, eben die über 20-Jährigen, so gut wie überhaupt nicht nehmen, sondern nein, bis 90, nein, nein, 90 nein. Cannabis stimmt nicht. Stimmt, bis zu 30 ist die Hauptzeit. Es geht, es, aber, eine aber der Prozentanteil wird immer geringer. Die Hauptkonsumenten, 90% der Cannabisprodukte werden zwischen 16 und 20 Jahren genommen. Nein, das ist doch nichts zu verdienen, wir haben noch gar kein Geld. Und das ist eben auch mein Punkt, wo ich mir einfach sage, dass wir hier einen Auftrag haben, Jugend besonders zu schützen. Und das ist eine das Verantwortung des Staates. Das doch genau damit. Das nicht, ist dass Sie die Märkte trennen will, ist der erste von mir hier. Darf ich noch einen Satz sagen zu dem Einstieg oder Umstieg? Es wird immer von den Heroin Abhängigen ausgegangen. Sie müssen doch von den Cannabiskonsumenten ausgehen und die Bundesregierung hat festgestellt, auch Stellungnahme vom Bundesverfassungsgericht, von 100 Cannabiskonsumenten steigen maximal 3 bis 5, wobei das also schon hochgegriffen ist, nach Aussage der Bundesregierung um. Das ist doch die Relation, die man sich da angucken muss, wenn man immer von Umstieg oder Einstieg redet. Wer hat so geschrien bei den über 20-Jährigen? Ja, wie ist, es denn, wie ist denn die Staffelung wirklich? Bitte. Ach, ich bin jetzt zum Beispiel 58 und habe es auch mit 16 kennengelernt, hat mir gefallen, bin ich bei geblieben, was soll ich mich denn scheiden lassen? Aber das ist heute, können Sie doch nicht mehr so was sagen. Natürlich ist die Neugier von Jugendlichen eine sehr große, aber hier haben wir wieder den Fehler der Mitteldiskussion. Opiate wirken absolut anders als Cannabis und Amphetamine oder Kokain wirken anders. Da habe ich einen Fachmann, der weiß das auch. Nun gibt es Leute, die ein Rauschbedürfnis oder Rauscherfüllung, denn wozu berauscht man sich? Natürlich in einer Glückserwartung. Das tun sie doch auch, dass sie sich wohler und entspannter fühlen, wenn sie ihr Gläschen Franken trinken. Dass da ganz andere Bedürfnisse sind und die werden dann mit Opiaten erfüllt. Das war immer schon so und tut mir leid, seit 1901 wird der Typus des Morphinismus erfasst, 2 Promille der Bevölkerung. Legal, illegal, spielt keine Rolle, heute haben wir die 120.000 bundesweit geschätzten Junkies. Aber es kann doch nicht es sein, scheint wenn ein wir Suchtpotenzial Probleme in der Gesellschaft es kann doch, und damit möchte ich mich in dieser Gesellschaft nicht zufrieden geben. Es kann doch nicht sein, wenn wir Probleme haben, wenn ich als junger Mensch irgendwie Stress habe oder wenn ich Ärger habe oder wenn ich Ärger habe zu Hause, sag, schön ach, jetzt anders. Schnell mal. Ach, und wie geht es ja mir recht. Jetzt auf einmal gut? Und dann geht es mir in der in, ja, dann, dann geht's Sie mir ja am nächsten Tag wieder schlecht. Und dann greife ich wieder hin. Da und dann geht es mir am Abend wieder schlecht. Und dann, das kann es doch nicht sein. Und das kann es doch nicht sein. Und also das ist da meine Sorge, die ich habe. Einig. Das ist gut. Meine Sorge, die ja. ich habe. Herzlich Dank, das bitte seien Sie so offen zu Ihren Kindern, dass Sie diese Sorge nicht haben müssen, dass Sie heimlich etwas machen, was sehr viel gefährlicher ist. Ich bitte, ich hätte auch gerne eine absolut lupenreine Gesellschaft und ich gehöre noch zu der Generation, ich möchte nie haben, dass der heimlich meine Kinder was machen. Der Drogen von Rückenmark schwund die Hände unter der Bettdecke halten wollte. Geschehen ist es trotzdem, ein paar Neurosen mehr habe ich vielleicht abgekriegt. Das hat auch nichts damit zu tun, dass es meine Kinder verheimlichen müssen, sondern das hat etwas damit zu tun, wie wir dann aus dieser Situation heraushelfen. Und deswegen ist eben, ich weiß, dass Sie das Schlagwort Prävention nicht wollen, auch das weiß ich von Ihnen. Aber ich halte nichts von der Prävention, nicht als Schlagwort, aber nicht von der Prävention mit der Keule. Aber die Prävention ist doch ganz wichtig und da gehört doch eben positive Erlebnisse. Aber deshalb müssen wir glaubwürdig sein. Und wir müssen doch die junge Generation ihre Reifezeit erleben lassen, ihre Reifezeit erleben lassen. Lassen Sie ihnen doch die Reifezeit nicht erleben, wenn Sie im Grunde genommen immer dann wissen, jetzt greife ich mal. Ja, aber wodurch reifen denn die Leute? Dadurch, dass sie mit Problemen fertig werden. Dass sie mit Problemen fertig werden. Sie lernen damit um. Herr Böhme, vielleicht zum Thema Prävention. Alle zur gleichen Zeit. Ich bitte mal darum, den Herrn Beer noch uns zu erklären, wie ist das, wenn Künstler das nehmen? Führt es zu einer besseren Inspiration? Es wurde gelegentlich versucht, sozusagen, nur glaube ich nicht daran. Ich würde mich wehren, sicherlich haben alle möglichen Male gedacht, wenn sie Haschisch rauchen oder LSD nehmen, war ja auch eine Weile in Mode, dass sie besonders gut würden. Die Ergebnisse lassen daran Zweifel aufkommen. Sicherlich ohne einen guten Motor nützt der beste Treibstoff nichts. Insofern gibt es immer Drogen und Kunst im Zusammenhang. Wenn der gute Motor fördert oder guter die Kreativität? Bei mir kann ich sagen, es ist ein Freizeitvergnügen. Nachdem ich wirklich völlig abgespannt bin, hart gearbeitet habe, gönne ich mir zum Feierabend was. Es wird immer gefährlich, wenn man glaubt, eine Droge hilft. dann kriegt man mit ihr Probleme. Es gibt noch, wir können auch gerne mal über was anderes reden, nämlich die Momente und die Regeln, die jeder Eltern, Vater oder Mutter ihren Kindern beibringen sollte, wann man besser nicht raucht. Nämlich nie als Hilfe oder in Problemen, weil es verstärkt lediglich das Problem. Deshalb bin ich gegen die Indikation in diesem Fall. Und in guter Gesellschaft, wo ich mich auch aufgefangen oder aufgehoben fühle. Das wäre sowas mit Vater, Mutter, Bruder, Schwester, der jeweils Ältere, der mich einführen könnte. Also wie ich es damit und wie viel. Ja? Fangen wir mit der Gesundheitserziehung an. Sehen, dass wir unseren Heranwachsenden, da muss es einsetzen, was es bedeutet, beispielsweise mit Arzneimitteln umzugehen, mit Drogen umzugehen, das halte ich für das Wesentlichere. Das Zweite, die Frage, warum braucht unsere Gesellschaft heute eben diese Drogen? Warum? Und deswegen muss es gesellschaftspolitisch stärker angefangen werden, aber ich bin hier gerne bereit, der Politik zur Seite zu treten und zu sagen, lasst uns tatsächlich diese Probleme, aber auch die Umsetzung mal in Ruhe und ohne Publikum und ohne Unterstützung. Und macht mir die Sendung nicht kaputt. Das Ganze doch mehr tatsächlich als einen gesellschaftlichen Auftrag zu sehen. Und hier sehe ich natürlich auch die Notwendigkeit, dass wir die Drogensucht bekämpfen, aber auch sehen, dass unsere Jugendlichen nicht noch angefeuert werden, dass sie unbedingt zur Droge greifen. Ja. Gesundheitserziehung, die ganze Menschheit will heute gesund sein. Was wir über alles, über Gesundheit rauf und runter diskutieren, auf was die Menschen alles achten. Und hier machen wir uns dann plötzlich krank. Hier machen wir uns plötzlich krank und eröffnen. Ja, das hatten wir doch nun schon mit den Gesundheitsgefahren. Psychisch, Frau Moser, doch.